Beckenbruch und Schlaganfall, wir sind schon unterwegs. Schlägerei beim Faschingball, wir kommen geradewegs. Fenstersturz im Hofbräuhaus, wir sind gleich für Sie da. Penisbruch im Freudenhaus, privat und da und K. Wir sind das Team von 112, wir sind die Menschenretter. Wir sind die Menschenfremdnerei bei jedem Schuttelwetter. Wir sammeln sie aus Häusern ein, wir kratzen sie vom Bordstein. Sie müssen nicht in Sorge sein, wir sorgen für ihr Wohlsein. Damenschluss im Waldesheim, wir sind schon unterwegs. Atemnot nach Haferstein, wir kommen geradewegs. Herzstillstand im Swingerclub, wir sind dann für Sie da. Afterriss im Tanzenbuch, privat und DRK. Von 112, wir sind die Menschenretter. Wir sind die Menschenklempnerei bei jedem Schmuttelwetter. Wir sammeln sie aus Häusern, nein, wir kratzen sie vom Bordstein. Sie müssen nicht in Sorge sein, wir sorgen für ihr Wohlsein. Was kann ich für Sie tun? Ihr Sohn atmet nicht mehr. Na, dann denke ich mal, er ist tot. Okay, ich schicke ihn trotzdem mal einen Wagen rum. Frau, doch völlig normal. Ruf mich bitte nochmal an, wenn es kalt ist. Der Herr schwingt an, genau.